3. Dark Winter. Der Ausnahmezustand wird geprobt. 1998 bis 2001. Im Jahr 1998 entstand eine weitere Institution, die seither eine Schlüsselrolle dabei spielt, das Thema Biosecurity auf der politischen Agenda zu halten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Rede ist vom schon erwähnten Center for Civilian Biodefense Studies, das mittlerweile unter dem Namen Center for Health Security in der Corona-Krise eine Führungsrolle übernommen hat. Das Center wurde in den vergangenen 20 Jahren zum Dreh- und Angelpunkt von wissenschaftlichen Konferenzen, Notfallübungen und vor allem der fortgesetzten Verbreitung des angstmachenden Themas in der Öffentlichkeit. Hier trafen sich Forscher, Militärs und Politiker, hier entwickelte man Pläne und Leitlinien, die bald auch weltweit prägend wurden. Blickt man auf die Finanzierung des Centers und seiner Trägerorganisationen, dann wird deutlich, wie weit universitäre Forschung in den USA von privaten Geldgebern abhängt. Das Center erhielt seine Startfinanzierung durch die Johns Hopkins School of Public Health, die ihrerseits 1916 durch die Stiftung des Milliardärs John D. Rockefeller aufgebaut worden war, als Teil der Hopkins Universität, welche wiederum 1876 durch eine Großspende des Milliardärs John Hopkins gegründet werden konnte. Solche Einflüsse und Prägungen liegen nicht bloß in ferner Vergangenheit. Die School of Public Health ergänzte 2001 ihren Namen in Bloomberg School of Public Health, nachdem Michael Bloomberg, einer der reichsten Menschen der Welt und bis Anfang 2020 US-Präsidentschaftskandidat der Johns Hopkins Universität, insgesamt mehr als 3 Milliarden US-Dollar gespendet hatte. Bloomberg Rockefeller Hopkins. Was extrem reiche Menschen und die von ihnen bezahlten und ausgewählten Mitarbeiter für wichtig erachteten, das erhält Forschungsgelder. Ihr Einfluss auf die Ausrichtung der von ihnen geförderten Institute ist ebenso groß wie der Umfang ihrer Spenden. Das Problem liegt nicht allein darin, dass es solchen Personen dank ihres immensen Reichtums möglich ist, ihre privat gewonnenen Anschauungen zum Maßstab der gesellschaftlichen Weisheit zu machen. Problematisch ist auch, dass so vermögende Gönner gern das fördern, was ihren eigenen Firmen oder den Unternehmen, ihrer Freunde, Verbündeten und überhaupt ihrer gesellschaftlichen Sphäre längerfristig nutzt und Gewinn verspricht. Wer Milliarden an die Forschung spendet, der entscheidet maßgeblich über den Aufstieg ganz bestimmter Wissenschaftszweige und setzt Impulse und Trends, die die Politik aufnimmt und durch eigene Fördermittel noch verstärkt. Es ist ein qualitativer Unterschied, einer Institution zweckgebunden 100.000 Dollar oder aber 100 Millionen zu spenden. 100.000 fügen sich als Unterstützung in ein bestehendes Budget ein. 100 Millionen aber geben eine ganz eigene Richtung vor, an der sich auch andere Geldgeber orientieren. Das Center for Civilian Biodefense Studies erhielt in den ersten Jahren seines Bestehens Geld von verschiedenen Superreichen, unter anderem von der Stiftung des Milliardärs Alfred Sloan. In einem Lob des Centers auf seinen Stifter heißt es: Als die Sloan Foundation im Jahr 2000 ihre Förderung startete, gab es das Arbeitsgebiet der Biosecurity noch nicht. Es existierten kaum Forschungen und Stipendien dazu, keine Richtlinien oder Planungsinstrumente. Und nur wenige Beamte, die die zivile Katastrophenbereitschaft, die Planung und die Reaktionen lenkten. Über einen Zeitraum von 10 Jahren vergab die Sloan Foundation mehr als 44 Millionen Dollar an Zuschüssen für Biosecurity und spielte eine entscheidende Rolle bei der Etablierung des Fachgebiets und viele seiner bekanntesten Führungskräfte. Das war gut investiertes Geld. Die Nation ist nun weitaus besser auf Bioterrorismus und andere katastrophale Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit und der nationalen Sicherheit vorbereitet. Eingefädelt hatte den Geldfluss der damalige Vorsitzende der Sloan Foundation, Ralph Gomery, Sohn eines politisch einflussreichen Bankers, selbst promovierter Mathematiker, langjähriger Vizechef des Computerkonzerns IBM, Mitglied des Council on Foreign Relations, Vorstandsmitglied der Washington Post Company, der Bank of New York sowie eines Pharmakonzerns. Diese Aufzählung soll zeigen, dass über solche Stiftungsinvestitionen Menschen entscheiden, die in eine branchenübergreifende Elite eingebunden sind, deren interne Diskussionen nicht immer nach außen dringen. Anders als in demokratischen Entscheidungsprozessen öffentlich finanzierter Institutionen sind die Geldverwalter in privaten Stiftungen allein ihren Finanziers rechenschaftspflichtig. Stiftungen sind somit naturgemäß vom Geist und den privaten Zielen ihrer Gründer geprägt. Alfred Sloan, 1875 bis 1966, war einer der einflussreichsten Industriellen seiner Zeit, vor allem bekannt für seine Gewerkschaftsfeindlichkeit und seine Fokussierung auf unternehmerische Effizienz, bei der der Mensch aus dem Blick geriet. Von den 1930er Jahren bis in die 1950er Jahre leitete er General Motors, einen Konzern, der unter seiner Führung vor und während des Zweiten Weltkrieges einer der größten Rüstungslieferanten war, pikanterweise sowohl für die USA wie auch für Nazi-Deutschland. Sloan verdiente auf beiden Seiten des Krieges. Es wäre aber zu einfach, pauschal zu schlussfolgern, dass private Stiftungen böse Ziele verfolgen, bewusst Schaden anrichten oder Teil einer Verschwörung sind, als Teil einer Struktur, die auf Konkurrenz und Bereicherung gründet und in der Macht sich immer weiter konzentriert, neigen sie allerdings dazu, ihre eigene Prägung, ihr eigenes fehlerhaftes Betriebssystem immer wieder neu zu reproduzieren. Was fehlt, ist der Korrekturmechanismus über eine demokratische Öffentlichkeit. Stiftungen können tun und lassen, was ihren Besitzern gefällt, wirken dabei aber immer intensiv auf Politik und Gesellschaft ein. Die Stiftungen, ihre Manager und Finanziers tendieren dabei zur Überschätzung der eigenen Klugheit sowie dazu, Kraft ihrer Größe und Macht die eigenen Interessen mit denen des Landes gleichzusetzen. Berühmt ist das Zitat von Charles Wilson, dem Nachfolger von Alfred Sloan an der Spitze von General Motors, der 1953 zum US-Verteidigungsminister ernannt wurde und der auf die Frage eines Senators, ob sein großer Aktienbesitz am Unternehmen nicht zu einem Interessenskonflikt bei politischen Entscheidungen führen könne, antwortete: Ich kann mir keine solche Situation vorstellen, weil ich schon lange der Auffassung war, dass das, was gut für unser Land ist, auch gut für General Motors ist und umgekehrt. Den Unterschied gab es nicht. Unser Unternehmen ist zu groß. Es entwickelt sich mit dem Wohlstand des Landes. Unser Beitrag für die Nation ist ganz erheblich. Ich kann mir so eine Situation einfach nicht vorstellen. Ich denke, wir werden uns keine solchen Dummheiten leisten, wie eine Verstaatlichung von Eigentum oder irgendetwas derartiges, wie es die Iraner gerade tun. Ich möchte Ihnen sagen, dass es einen Wandel bei uns im Lande gibt. Die Menschen haben heute keine Angst vor Geschäftsleuten wie mir. Diese Worte könnten auch von Bill Gates stammen oder von Amazon-Chef Jeff Bezos. Sie spiegeln eine institutionalisierte Korruption, die unangreifbar wird, wenn die Öffentlichkeit sich nicht daran stört, von Konzernmanagern regiert zu werden. Ob nun der technikfixierte, effizienzbesessene Milliardär Sloan, der Mathematiker und Industriemanager Gomery, der dessen hinterlassene Stiftungsmilliarden später verwaltete, oder aktuell Bill Gates. Sie alle sind überzeugt, Gutes zu tun. Allerdings erfassen sie mit ihrem spezifischen Techniker-Tunnelblick und bedingt durch ihre soziale Abgrenzung von der normalen Bevölkerung meist nur das als relevantes Problem, was in ihrer eigenen Sphäre als wichtig und besorgniserregend gilt. Kinderarmut, Bildungsungerechtigkeit oder Pflegenotstand kommen da kaum vor, weil man selbst mit der eigenen Familie und den eigenen Freunden von solchen existenziellen Sorgen nicht betroffen ist und weil davon vermeintlich auch nicht die Betriebssicherheit des gesamten Systems abhängt, sondern nur die Lebensqualität der Menschen unten. Bei Terrorismus und Epidemien sieht das anders aus. Solche Gefahren bedrohen potenziell auch die Elite und ihre Konzerne. Als Gomery um die Jahrtausendwende entschied, der Biosecurity-Szene zum Durchbruch zu verhelfen, schien er ehrlich besorgt über einen zukünftig möglichen Terroranschlag mit biologischen Waffen. Die erste Konferenz des Center for Civilian Biodefense Studies fand im Februar 1999, ein halbes Jahr nach der Gründung, statt und beeindruckte durch ihre Größe. Mehr als 900 Teilnehmer aus 10 Ländern waren nach Washington ins Hotel Crystal Gateway Marriott unweit des Pentagons gekommen, um 2 Tage lang über Bioterrorismus zu sprechen. Versammelt hatten sich Militärs, Bürokraten und aufstrebende Forscher, die neben der Sorge vor einem Anschlag noch etwas anderes einte. Das Thema Biosecurity konnte ihrer aller Lebensgrundlage sichern. Gelang es ihnen gemeinsam der Politik und der Öffentlichkeit die Wichtigkeit dieser Gefahr klarzumachen, dann waren Forschungs- und Projektgelder auf Jahre hinaus gesichert, sowie die Schaffung ganz neuer Institutionen und Abteilungen in Aussicht, in denen man dauerhaft arbeiten konnte. Allen Beteiligten war klar, dieses Thema hatte Potenzial. Das galt auch für die Pharmaindustrie. Der nationale Antiterror-Koordinator Richard Clark, dessen Amt erst wenige Monate zuvor durch eine neue Terrorfixierung geschaffen worden war, erklärte auf der Konferenz: Zum ersten Mal ist das Gesundheitsministerium Teil des nationalen Sicherheitsapparates der USA. Die aktuelle Bioterror-Initiative beinhaltet ein neues Konzept. Die erstmalige Beschaffung von Spezialmedikamenten für ein nationales Zivilschutzlager. Sobald neue Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden, kann dieses Programm erweitert werden. Die Initiative umfasst die Wiederbelebung von Forschung und Entwicklung in der Bioverteidigungswissenschaft. Sie investiert in die Sequenzierung des Genoms von Krankheitserregern, in die Erforschung neuer Impfstoffe, in die Erforschung neuer Therapeutika und in die Entwicklung verbesserter Erkenntnis- und Diagnosesysteme. Mit anderen Worten, ein Riesenmarkt für neue Produkte und Behandlungsmöglichkeiten tat sich auf, alles gekoppelt an die nationale Sicherheit und dadurch von der Regierung mit höchster Priorität versehen. Referiert wurde auf der Konferenz, warum die neu erkannte Gefahr echt und keineswegs übertrieben sei, von wem sie drohe, Irak, militante US-Bürger wären und welche Erreger am wahrscheinlichsten eingesetzt würden, Pocken, Anthrax. Oberst Gerald Parker, Chef der militärischen Biowaffenverteidigungsforschung in Fort Detrick, führte aus, dass sich leicht ermitteln ließe, aus welchen Bakterien und Viren Terroristen die effektivsten Biowaffen bauen könnten. Man müsse nur schauen, an welchen Biowaffen die USA selbst bis zum offiziellen Verbot 1969 geforscht hätten. Fraglich blieb, inwieweit dieses Verbot tatsächlich eingehalten wurde. 1999, im gleichen Jahr, als die Konferenz stattfand, ließ das Pentagon im Geheimen in der Wüste von Nevada eine Fertigungsanlage zur Herstellung von Anthrax bauen, mit der Vorgabe, dass alle Bestandteile dieser Anlage aus handelsüblichen, für jedermann verfügbaren Bauteilen bestehen sollten. Project Bacchus. Nach vielen Monaten intensiver Arbeit gelang dies den Forschern. Angeblich hatte man herausfinden wollen, ob Terroristen ohne Zugang zu Hochtechnologie etwas derartiges bewerkstelligen konnten. Allerdings ermöglichte so ein Projekt es theoretisch auch, einen Anthrax-Anschlag unter falscher Flagge durchzuführen, bei dem es so aussah, als wäre die Waffe von Amateurbastlern gerade hergestellt und eingesetzt worden. Die vermeintliche Trennlinie zwischen offensiver und defensiver Biowaffenforschung, zwischen Abwehr, Angriff und Täuschung, verlief in einer undurchsichtigen Grauzone. Am zweiten Tag der Konferenz spielten die Teilnehmer ein aufwendig vorbereitetes Szenario durch, demzufolge nicht näher beschriebene Terroristen mit Pockenviren einen Anschlag auf das fiktive amerikanische Städtchen Northeast verübt hatten. Der siebenseitige Plan sah in allen Details den Ablauf der Krise über einen Zeitraum von 2 Monaten voraus. Die Katastrophe war plastisch und anschaulich beschrieben, der Text las sich wie ein Filmdrehbuch. Besonders realistisch wurde die Übung dadurch, dass die Rollen der medizinischen und politischen Akteure auf der Konferenz von Teilnehmern gespielt wurden, die auch im echten Leben Verantwortung in den jeweiligen Institutionen trugen. Einige Passagen des Auswertungsberichtes von 1999 klingen mit Blick auf die aktuelle Corona-Krise vertraut. Die Frage, wie die an die Öffentlichkeit gehende Botschaft kontrolliert werden kann, beschäftigt alle Diskussionsteilnehmer. Ein PR-Experte weist darauf hin, dass die offiziellen Kanäle während der Epidemie nicht die einzige Informationsquelle sein werden. Es könne sich als äußerst schwierig erweisen, die über die Medien gehende Botschaft zu kontrollieren, zumal es möglicherweise keinen Konsens darüber gibt, was die Botschaft überhaupt sein sollte. Mehrere Diskussionsteilnehmer weisen auf die Notwendigkeit hin, sicherzustellen, dass die den Medien präsentierten Informationen stimmig und glaubwürdig sind. Die Verteilung von Antibiotika und Impfstoffen stellt ein logistisches Problem dar, das überwunden werden muss. Zehntausende Menschen sind geimpft, aber noch viel mehr brauchen Impfstoff. Es muss ein Konsens darüber erzielt werden, wie mit den Impfungen verfahren werden soll. Nach einem Fall aus dem Jahr 1905 in Massachusetts, so informiert ein leitender Mitarbeiter des Justizministers, stellen Zwangsimpfungen keinen Verstoß gegen ein rechtmäßiges Verfahren dar und sind daher legal. Die lokale, regionale und Bundesebene der Regierung sind also nicht daran gehindert, die als gefährdet eingestuften Personen zu impfen. Wie weit kann die Polizei gehen, um Patienten in Quarantäne zu halten? Die Grenzen der Notfallbefugnisse sollten bei jeder Planung im Vorfeld klar abgesteckt werden. Hätte die Stadt unter sofortige Quarantäne gestellt werden sollen? Hätte das Kriegsrecht verhängt werden müssen?